Die Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il wurden jüngst in Lima, Peru, in Weißrussland und in Kopenhagen, Dänemark jeweils gebildet. Die Komitees beschlossen, zum Tag des leuchtenden Sterns bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um das heilige revolutionäre Leben von Kim Jong-il und seine unvergänglichen Verdienste hochzuschätzen. Auch das rumänische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il wurde jüngst gegründet.